für dich Weiber, Kies und Coke. Rap ist für mich, du musst ernsthaft erstmal zeigen, wie du flowst. Gelbe Scheine, lila Dope, ich weite niemand Homes. Ich mach einfach deutschen Hip-Hop ganz alleine wieder groß. Ich mach fast alles richtig, ihr Ratten auf der Hitlist. Fakt ist, Bitches, das ist kaltes, hartes Business. Ich bin krank, Motherfucker, alle anderen haben gelitten. Und ich hab noch nicht mal angefangen zu spitten. Ace, Killer Beats, Killer Tracks, Killer MCs. Locker, gib ihm Holland Sticky und mich killt die Melodie. Der Beste unter 1000 Wodka, Whisky, bisschen Weed. Meine Weste ziemlich sauber, trotzdem chill ich mit den G's. Ziemlich chill, ich komm und teste, ich bin besser als der Beste. Wegen Technik und wegen der Echtheit meiner Texte. Homie, das ist Pfefferspray gerappe. Ich mach damit den Anfang, es ist Essen und es brennt, bevor es brettert in die Fresse. Lass ausflippen, mir gegenüber hast du nix. Ob und wann es ernst wird, Homie, liegt in meinem Ermessen. Blues aus dem Block, Blues aus dem Block. Und wenn du schaust und drauf aus bist, Blues aus dem Block, Blues aus dem Block. Boogie down, Belfam bis Bahnhof. Ich mach die Scheiße übelst gut, 7-6, schreib Reime Zug für Zug. Piff, Motherfucker, ein, zwei Kleine für die Wut. Bleibe auf dem Groove, meistens bin ich zugedröhnt und pleite. Und wer meinte, müsste biten, kann's jetzt tun. Was willst du? Etwas Wein und Hasch im Blut. Deshalb taumel ich, doch saufe weiter, schreibe immer zu. Du hörst Schreie aus der Ruf, Bruder, Gastarbeiter, Bruce. Schreibe Zeilen in mein Tagebuch, du weißt, ich hab genug. Ich bin besonders, doch das Rappen ist ne Gabe und ein Fluch. Was soll ich sagen, lest die Straße wie ein Buch. Und wenn ich eines weiß, dann dass ich genau weiß, was ich hier mache. Reimwaffe, deutscher Rap ist eine weinerliche Sache. Du siehst mich meistens so mit 3-5 Granaten streifen durch die Nacht und waffen in einer kleinen dunklen Gasse. Es ist verblüffend und verblassend und verdammt verraucht. Ich atme dreimal ein und lass dann alles langsam raus. Hey, lass ausflippen, mir gegenüber hast du nix. Ob und wann es ernst wird, Homie, liegt in meinem Ermessen. Jetzt waller ich den Blut direkt gezielt in eure Fressen. Und wenn du schaust und drauf aus bist, lauf geradeaus oder hau mit der Faust zu. Boogie down, Belfam bis Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof.